Sodann brachte er mich in die Tempelhalle und maß die Pfeiler, 6 Ellen in der Breite auf der einen und 6 Ellen in der Breite auf der anderen Seite. Und die Breite der Türe betrug 10 Ellen und die Seitenwände der Türe 5 Ellen auf der einen und 5 Ellen auf der anderen Seite. Sodann maß er ihre Länge, 40 Ellen, und die Breite, 20 Ellen. Und er trat ins Innere und maß den Pfeiler der Türe, 2 Ellen, und die Breite der Türe, 6 Ellen, und die Seitenwände der Türe, 7 Ellen auf der einen und 7 Ellen auf der anderen Seite. Und er maß seine Länge, 20 Ellen, und die Breite, 20 Ellen, und er sprach zu mir, dies ist das Hochheilige. Und er maß die Stärke der Wand des Tempels, 6 Ellen, und die Breite des Anbaus, 4 Ellen rings um den Tempel. Und die Seitengemächer waren 33 an der Zahl und sie fügten sich an diejenige Wand an, welche am Tempel für die Seitengemächer ringsum frei war, damit sie daran einen Halt hätten, ohne in der Tempelwand selbst festgemacht zu sein. Und sie wurden immer breiter, je mehr sie nach oben hin sich um den Tempel herumzogen, denn die Anbauten des Tempels waren bis nach oben hin rings um den Tempel her. Daher hatte das Tempelhaus oben die geringste Breite, und man stieg vom untersten Seitenstock über den mittleren nach dem obersten hinauf. Und ich sah an dem Tempel einen Vorsprung herumlaufend, und die Fundamente der Seitenstockwerke betrugen eine volle Route von 6 Ellen. Die Breite der Wand des Seitenstocks nach außen betrug 5 Ellen, dazu kam ein Raum, der freigelassen war zwischen dem Seitenstock und dem Tempel. Und zwischen den Zellen war eine Breite von 20 Ellen rings um den Tempel herum. Und Türen gingen von dem Seitenstock nach dem freigelassenen Raum, eine Türe nach Norden und eine Türe nach Süden. Und die Breite des ganzen freigelassenen Raums betrug ringsherum 5 Ellen. Und das Gebäude, das vor dem eingefriedigten Raume liegt, in der Ecke nach Westen zu, hat eine Breite von 70 Ellen, und die Wand des Gebäudes hat eine Breite von 5 Ellen ringsum, und seine Länge beträgt 90 Ellen. Und er maß das Haus, eine Länge von 100 Ellen, und der eingefriedigte Raum und das Gebäude mit seinen Wänden hatten eine Länge von 100 Ellen. Und die Breite der Vorderseite des Hauses und des eingefriedigten Raums nach Osten zu betrug 100 Ellen. Und er maß die Länge des Gebäudes vor dem eingefriedigten Raume, der auf seiner Hinterseite liegt, und seine Säulengänge auf dieser und jener Seite, 100 Ellen. Die innere Tempelhalle aber und die Hallen des Vorhofs, die Schwellen und die schräg einfallenden Fenster und die Säulenhallen ringsum, diese 3 Räume hatten ringsum Holzgetäfel vom Erdboden bis an die Fenster aber waren verschlossen. Oberhalb der Türe des Tempelraums inwendig und auswendig und an der ganzen Wand inwendig und auswendig ringsherum waren Kerube und Palmen angebracht, und zwar je ein Palmbaum zwischen 2 Keruben. Der Cherub aber hatte 2 Gesichter, auf der einen Seite war ein Menschengesicht gegen den Palmbaum gewendet, und auf der anderen Seite war ein Löwengesicht gegen den Palmbaum gewendet. So war es ringsum am ganzen Hause gemacht. Vom Boden bis oberhalb der Türe waren die Kerube und Palmen angebracht, und die Wand der Halle hatte 4-eckige Pfosten, und die Vorderseite des Heiligtums bot den Anblick eines Altars von Holz, 3 Ellen hoch, seine Länge betrug 2 Ellen und die Breite 2 Ellen, und er hatte Ecken, und sein Fußgestell und seine Wände waren von Holz. Und er sprach zu mir, dies ist der Tisch, der vor Jahwe steht. Und 2 Türen hatte die Tempelhalle und das Heiligtum. Und jede Türe hatte 2 Türblätter, 2 drehbare Türblätter, 2 hatte die eine Türe und 2 Türblätter hatte die andere Türe. Und an ihnen waren Kerube und Palmen angebracht, wie sie an den Wänden angebracht waren, und ein hölzernes Vordach war draußen vor der Vorhalle. Und schräg einfallende Fenster und Palmen waren auf der einen und der anderen Seite an den Seitenwänden der Vorhalle, auch die Seitenstockwerke des Tempelhauses hatten Vordächer.